Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Heute geht es um Schokolade. Und zwar waren wir in Waldenbuch in der Nähe von Tübingen bei der Firma Ritter Sport und haben uns da die Schokoladenproduktion angeschaut. Bei dem Rundgang durch die Produktion konnten wir leider keine Aufnahmen machen, weil es ziemlich laut war. Aber im Anschluss hatten wir noch ein Gespräch mit Herrn Dr. Rose aus der Entwicklung und Herrn Steimer aus der Produktion. In dem Gespräch ging es zum einen um die Produktion, zum anderen aber auch um Fragen der Qualitätssicherung, der Entwicklung und der Vorliebe von Kunden. Mein Name ist Ernst Steimer. Ja, bin seit knapp 10 Jahren hier im Haus. Meine derzeitige Tätigkeit ist Projektmanager Produktion und Leiter der Grundmasse. Diese beiden Gebiete verantworte ich. Ich habe Lebensmitteltechnologie in Weinstephan studiert mit dem Schwerpunkt Milchwirtschaft. Ja, ich bin dann in der Schokolade gelandet. Mein Name ist Hartmut Rose. Ich bin seit 17 Jahren dabei und leite den Forschung- und Entwicklungsbereich. Und damit bin ich zusammen mit meinen Mitarbeitern verantwortlich für alles, was so an neuen Dingen hier passiert. Ich habe Lebensmittelchemie studiert. Ja, und als Lebensmittelchemiker hätte Herr Rose uns sicherlich sehr genau erklären können, was alles in Schokolade drin ist. Wir wollten aber zunächst mal wissen, was die Hauptzutaten sind. Die Hauptzutaten für die Schokolade sind Kakaomasse und Kakaobutter, dann Zucker, Milchpulver für die Milchschokoladen und dann kommt noch für Nougat zum Beispiel Nusspaste und ähnliche Dinge dazu. Und dann ist noch in Schokolade grundsätzlich ein bisschen Vanillin drin zur Abrundung, wobei das bei uns ein natürliches Vanillearoma ist. Und dann kommt noch etwas Lecithin rein, um die Schokolade in der Fließfähigkeit einzustellen. In den ganzen dunklen Sorten ist kein Milchpulver drin. Also halbbitter, edelbitter, das sind all die Schokoladen, die kein Milchpulver enthalten. Milchpulver gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich habe mal nachgeschaut, es wurde 1867 von Nestlé entwickelt. Und da fragt man sich natürlich, wie wurde Schokolade vor der Erfindung von Milchpulver hergestellt? Also bevor es Milchpulver gab, hat man Schokolade entweder mit flüssiger Milch hergestellt und gemischt. Es gab dann da auch noch nicht so richtig diese feste Schokolade, die so aussah wie heute. Oder man hat nach dem englischen Verfahren mit Milchcreme gearbeitet. Das heißt Milch, Kakaomasse und Zucker vorher getrocknet, gemeinsam getrocknet und dann das weiterverarbeitet zur Schokolade. Das war aber geschmacklich was ganz anderes als das, was wir heute haben. Also da muss ich ja sagen, ich bin froh, dass ich in modernen Zeiten lebe, wo es richtige Schokolade gibt. Andererseits hört man ja inzwischen viel über Zusatzstoffe in Lebensmitteln, aber Herr Rose hat uns beruhigt, das ist bei der Schokolade gar nicht so schlimm. Also wir setzen Zusatzstoffe ein, das klingt fürchterlich gefährlich, ist aber völlig harmlos, denn die Dinge, die wir einsetzen, sind ausschließlich natürliche Stoffe. Das Lecithin zum Beispiel, da steht drauf Emulgator Lecithine, das klingt jetzt bedrohlich, ist aber gar nicht bedrohlich, denn das Lecithin kommt aus Sojabohnen, wird dort gewonnen, das sind sogar gentechnisch nicht modifizierte oder veränderte Sojabohnen, das wird auch von uns ganz intensiv kontrolliert. Lecithin ist ein völlig natürliches Molekül, ohne das kein menschliches Leben und auch sonst kein Leben möglich wäre, das bei uns aber die technologische Funktion erfüllt, nämlich die Schokolade fließfähiger zu machen, damit wir sie besser pumpen und verarbeiten können, aber sie auch fließfähiger zu machen, damit wir hinterher, nachdem sie im Mund geschmolzen ist, das richtige Mundgefühl haben. Und wenn wir das Lecithin technologisch einsetzen, müssen wir es eben als Zusatzstoff deklarieren, auch wenn es eine ganz natürliche Komponente ist. Bei den Aromen haben wir in einigen Produkten Aromen drin, grundsätzlich immer natürliches Vanillearoma in jeder Schokolade. Das dient dazu, den Schokoladengeschmack und den Kakaogeschmack abzurunden. Und das ist für jede Schokolade unentbehrlich. Schokolade ohne Vanille schmeckt deutlich anders und nicht so angenehm und nicht so rund wie Schokolade mit Vanille. Selbst wenn man die Vanillenote gar nicht rausschmeckt, dient es der Abrundung. Und da wird bei uns ausschließlich natürliches Vanille eingesetzt. Auch bei den anderen Aromen, die wir im Einsatz haben, gibt es ausschließlich natürliche Aromen. Zum Beispiel setzen wir noch Aromen in den Sommersorten ein bei den Früchten. Wenn Sie Früchte trocknen, dann verlieren Sie einfach Aroma. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist physikalisch, chemisch nicht machbar ohne Aromaverluste. Und letztendlich müssen wir die wieder in irgendeiner Form ergänzen. Das dient also nicht dazu, jetzt Frucht einzusparen. Wir haben in unserer Erdbeertafel gefriergetrocknete Erdbeerstücke drin. Das ist das Teuerste vom Teuersten, was man im Bereich Frucht für Schokolade kaufen kann. Aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen Aroma zugeben, weil einfach ein Teil verloren geht. Und das machen wir eben dann mit natürlichem Aroma. Es ist also eine ganze Menge drin in einer Schokolade. Herr Steimer hat uns erklärt, wie die Zutaten nach Waldenbuch gelangen. Ja gut, die Rohstoffe kommen aus allen Kontinenten. Die LKWs kommen dann aus Europa, sage ich mal, Deutschland, je nachdem, wo die Rohstoffe direkt bezogen werden. Sie kommen in unterschiedlichen Formen, werden sie angeliefert, in fester und in flüssiger Form. Dort gibt es dann die entsprechenden Silo-Fahrzeuge oder LKWs eben. Die größte Anlieferungsmenge ist eben Silozug, der lose anliefert, das heißt Milchpulver, Zucker. Es gibt dann noch als Gebindeform Big Bags, Kartonagen, Säcke und Kanister natürlich. Und dann kommt noch die Flüssiganlieferung dazu für die ganzen Fette, für die Kakaomasse. Die werden warm und flüssig angeliefert. Also die Kakaobohnen, die wir einkaufen, werden in unserem Auftrag verarbeitet. Nach unseren Provenienzvorgaben, nach unseren Mischungen, nach unseren Verarbeitungsbedingungen. Und werden dann in gereinigter, gerösteter und gemahlener Form hier bei uns als flüssige Kakaomasse angeliefert. Und die Kakaobutter, die wird aus Kakaomasse abgepresst, kommt hier auch in flüssiger Form in Tankzügen an. Und dann haben wir noch Füllungsfette, die kommen auch in flüssiger Form in Tankzügen an. Bei unserer Besichtigungstour vor dem Interview sind wir als erstes viele Treppen hochgestiegen in das oberste Stockwerk der Produktion. Herr Steimer erklärt nochmal, was wir da gesehen haben. Wir reden über das fünfte Stockwerk, das ist sozusagen der Beginn der Schokoladenherstellung. Dort beginnt die Anlagentechnik. In dem Fall sind hier die Arbeitsbehälter, von denen sie aus dann dosieren. Sie werden dosiert, vorverwogen und dann in einem Knetermischer zusammengemischt. Das läuft nach einer entsprechenden Vorgabe, Rezeptur ab. Und wenn dies abgelaufen ist, geht es dann auf die Vorwalze mit dem Mischgut. Beim Vorwalzen wird das Mischgut weiter zerkleinert, um es für die weitere Verarbeitung vorzubereiten. An den Maschinen sind Schautafeln angebracht, die eine Partikelgröße von ungefähr 100 Mikrometern angeben. Ja, das ist so ein, ich sag mal, Standardwert. Je nach Masse stellen Sie da Ihre Werte ein. Wichtig ist, dass Sie dort die richtige Einstellung haben, um dann eine entsprechend plastische Masse zu erzeugen, um auch später dann für die Endfeinheit über die Feinwalzen einen entsprechenden Einzug dann zu haben. Also Sie brauchen auch eine gewisse Plastizität des Vorwalzguts, dass es in der Feinwalze dann entsprechend eingezogen werden kann. Und das ist so eine Hausnummer mal, 100, 130 Mikrometer. Ja, also man kann schon, sag mal grob sagen, Vorwalze so 100, 130, Feinwalze im Schnitt ca. 20 Mikrometer, denn es gibt immer eine Teilchengrößenverteilung und da liegt etwa der Schnitt. Warum will man denn überhaupt so kleine Partikelgrößen erreichen? Bei gleicher Rezepturzusammensetzung, wenn Sie jetzt eine einfache Milchschokolade haben und Sie walzen oder Sie erzeugen eine größere Feinheit, das sind wesentlich feiner, haben Sie einen süßeren Geschmack, walzen Sie etwas gröber, haben Sie mehr einen kakaoigen Geschmack. Klar, wenn Sie zu grob walzen irgendwann, kommen Sie im Bereich des Sandigs werden. Das heißt, wenn Sie eine Schokolade dann essen, merken Sie, hoppla, die ist rau. Dann ist sie im Prinzip zu grob gewalzt, außer es gibt Kulturen oder Länder, die solche Schokoladen mögen. Also in Europa ist das ein eindeutiger Produktfehler, wenn die Schokolade sandig ist. In England oder in Amerika zum Beispiel ist es Standard. Das ist eine Frage der persönlichen Vorliebe und der Gewohnheit. In der Produktion hatten wir gesehen, dass dort kleine Kammern, kleine Labore sind, in denen Qualitätskontrollen durchgeführt werden. Zum Beispiel wird dort auch die Partikelgröße stichprobenartig untersucht. Nach dem Vorwalzen und dem Feinwalzen geht es dann zu einem weiteren Veredelungsschritt der Schokolade, das ist eigentlich der entscheidende Schritt, nämlich dem sogenannten Conchieren. Das Conchieren wurde 1879 von dem Schweizer Rudolf Lind entwickelt. Gut, beim Conchieren nehmen Sie das Feinwalzgut, das haben Sie selber gesehen, sieht aus wie Pulver. Dies teigen Sie in der Regel in der Conche dann an. Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Behälter mit Rührwerkzeugen. Dort bringen Sie sehr viel Energie ein, also Schokoladenherstellung ist ein sehr energieintensiver Herstellprozess. Es gibt die Phase, in der eben diese Energie eingebracht wird, bis dahin, dass die Masse dann aufgrund des Energieeintrags in sich zusammenfällt und pastös, puddingartig wird. Das ist dann das Endstadium des Conchierens. Ja, Sie haben ja beim Conchieren drei große Aufgaben, die Sie zu erledigen haben. Sie müssen diese kleinen Partikel, die Sie beim Walzen erzeugt haben, die noch so ein bisschen aneinanderhaften, erstmal alle vereinzeln und müssen sie schön mit Fett umgeben, dass Sie nachher eine schöne gleichmäßige Schokolade kriegen. Es gibt noch ein paar Off-Flavor-Komponenten, so nennt man Aromastoffe, die man in Schokolade nicht haben will, die noch von der Kakaofermentation mitkommen. Die muss man noch ein bisschen entfernen in der Anfangsphase. Und ich muss auch schauen, dass das Aroma sich richtig bildet, beziehungsweise sich das Aroma innerhalb der Schokolade auch richtig verteilt, um am Schluss den schönen Geschmack zu erzeugen. Und diese drei Prozesse, die laufen in dieser Conche ab. Die brauchen, wie schon gesagt, sehr viel Energie, die wir da eintragen. Und am Ende haben wir die flüssige Schokolade vorliegen, die dann so aussieht wie die flüssige Schokolade, die Sie auch aus einer Tafel im Wasserbad in der Mikrowelle zu Hause erzeugen können. Und diese Schokolade wird dann, wenn das Congierprozess ist, bei dem wir auch noch ein bisschen Wärme zuführen, wieder runtergekühlt auf 45 Grad und dann eben unterrühren in großen Tanks zwischengelagert, bevor es dann in die Verarbeitung weitergeht. Diese Congierbehälter sind ziemlich groß. Ich würde aus der Erinnerung schätzen, dass sie zwischen 2 und 3 Meter hoch sind. Über den Behältern, die oben offen sind, befindet sich ein Spiegel, wie man ihn auch von unübersichtlichen Straßenkreuzungen kennt. Man kann dann vom Boden aus über diesen Spiegel eben in den Behälter schauen und gucken, ob dort alles in Ordnung ist. Und man kann auch auf einer Leiter zur Öffnung des Behälters hochsteigen und dann eben reinschauen. Und man sieht dann einen dicken, braunen Brei, der von langen Rührarmen ständig umgerührt wird. In der Conche ist es ziemlich warm. Herr Rose hat ja schon angedeutet, dass man einen hohen Energieaufwand hat. Und die Wärme ist auch notwendig für den Prozess. Es entsteht Reibungswärme, das ist richtig. Es wird aber auch zugeheizt. Es findet beides statt. Und ich meine, diese großen Geräte, wenn die so viel Masse bewegen, die ganzen Teilchen, das reibt einander, das erzeugt schon auch Wärme, ja. Beim Conchieren sind natürlich einige Parameter wählbar, zum Beispiel die Zeit, wie lange die Schokolade in der Conche ist oder auch die Temperatur. Und das wird auch bei der Herstellung von verschiedenen Sorten ausgenutzt. Und es hat natürlich auch jede Sorte eigene Conchierbedingungen. Das heißt, ich habe nicht nur eine eigene Rezeptur, sondern ich habe auch ein eigenes Conchierverfahren. Das heißt, die Conchierzeiten sind unterschiedlich, die Energieeinträge werden je nach Sorte unterschiedlich variiert über die Zeit, sodass jede Sorte auch nachher mit dem optimalen Geschmacksprofil hinten rauskommt. Und deswegen gibt es auch nicht die optimale und einheitliche Conchierzeit, sondern es gibt individuell angepasste Conchierzeiten, und zwar so, dass jede Masse den optimalen Geschmack entwickelt. Die alte Mär, dass je länger conchiert, desto besser die Schokolade sei, ist eine Mär. Das galt zu früheren Zeiten, als es noch Längsreiber gab. Das waren Maschinen, die einen sehr ineffizienten Energieeintrag hatten. Und in den Maschinen brauchte man tatsächlich 48 Stunden, mindestens besser 72 und mehr, um eine gut schmeckende Schokolade zu erzeugen. Mit den modernen Geräten ist das nicht mehr notwendig. Wenn ich mit den modernen Geräten so lange conchieren würde, dann ist die Schokolade, wie wir sagen, tot conchiert. Das heißt, sie schmeckt bloß noch flach und süß, hat jedes Aroma verloren vom Kakao und wird auch von den Kunden grundsätzlich abgelehnt. Es gibt also für jede Masse eine optimale Conchierzeit, und da wird auch bei uns sehr streng darauf geachtet, dass die auch immer ermittelt und eingehalten wird. Nach dem Conchieren ist die Schokolade im Prinzip fertig. Sie wird dann in großen Behältern zwischengelagert. Und dann kommt der nächste Prozessschritt, das Abfüllen. Denn schließlich muss die Schokolade noch in Form gebracht und eingepackt werden. Das Thema Abfüllung heißt in dem Fall Eintafeln. Das ist dieser Abfüll- und Verpackungsprozess, um es mal rein von der verfahrenstechnischen Seite her zu beleuchten. Wir nennen das Eintafeln. Das heißt, die flüssige Schokolade wird, bevor sie eingetafelt, temperiert. Temperieren ist aus dem Grund wichtig, Sie wollen eine stabile Schokolade später haben, die fettreif unempfindlich ist, auch einen schönen Glanz hat und auch für den Eintafelprozess wichtig ist. Das heißt, Sie wollen auch dann eine gewisse Struktur haben, die sogenannte Beta-5-Struktur, aber dazu kann, denke ich, Herr Dr. Rose noch mehr sagen. Die wollen Sie dort erzeugen, also Sie wollen eine gewisse Qualität an Kristallen drin haben, die dann für die Haltbarkeit oder für den Fettreif dann wichtig sind, die erzeugen sie dort. Diese flüssige, temperierte Schokolade tafeln sie entweder so ein oder eben mit Zutaten. Die flüssige Schokolade wird dann in der Anlage fest, indem sie durch Kühlzonen durchfährt und wird am Ende dieses Prozess aus den Formen ausgetafelt. In der Regel durch Eigenkontraktion lösen sich die Tafeln aus den Formen. Dort laufen sie auf ein Band. Von dem Band wird jede Tafel erstmal über einen Metalldetektor überprüft und geht dann in den Verpackungsbereich. Und hier sind es im Prinzip Schlauchbeutelmaschinen, eben mit der Sondergeschichte, dass es eben dann ein Knickpack ist. Vielleicht noch eben die Ergänzung zum Thema Temperieren. Das Temperieren ist ein ganz kritischer Punkt bei der Produktherstellung. Jeder kennt die Schokolade, die im Handschuhfach des Autos lag und die am Ende dann so weiß und bröselig ist. Und es ist eine klassisch nicht temperierte Schokolade, so sähe das bei uns, wenn wir sie eintafeln würden ohne Temperieren, auch aus. Diese Schokolade hat keinen Glanz, sie hat keinen Schmelz, weil wir dort die falsche Kristallstruktur haben. Und um die richtige Kristallform zu erzeugen, müssen wir den sogenannten Temperierprozess durchlaufen. Bei dem Prozess wird die Schokolade erst abgekühlt, dann beginnt sie zu kristallisieren, da entstehen mehrere verschiedene Kristallformen und dann wärmen wir sie am Ende dieses Prozesses ganz leicht wieder an auf die Verarbeitungstemperatur, die liegt dann so zwischen 29 und 32 Grad in etwa. Und da schmelzen dann die unerwünschten Kristalle weg und die erwünschten Kristalle bleiben übrig, sodass wir so ganz kleine Impfkristalle in der Schokolade haben in der richtigen Kristallstruktur. Und die bewirken dann, dass sie während des nachfolgenden Verarbeitungs- und Kühlprozesses genau in der richtigen Kristallstruktur fest wird. Und diese Kristallstruktur hat dann den Schmelzpunkt so Bereich 32, 33 Grad. Und damit sind wir in der Lage, bei 37 Grad Mundtemperatur eine schöne Temperaturdifferenz zu haben, einen schönen Schmelz wahrzunehmen. Dann kommt auch eine richtig gute Aromaentwicklung zustande, denn die Schmelzgeschwindigkeit ist auch für die Aromaentwicklung wichtig. Das Produkt hat den Glanz, es zieht sich zusammen, dass wir es schön austafeln können, es hat keine Flecken, es ist haltbar, es ist stabil und ist dann das optimale Produkt. Beim Eintafeln muss natürlich gewährleistet sein, dass die Schokolade hinterher auch wirklich das Gewicht hat, das auf der Verpackung draufsteht. Also bei einer Massivtafel können Sie es durch Einstellung der Gießzylinder machen. Das heißt, Sie haben definiertes Volumen. Das ist im Prinzip ganz simpel. Sie machen einen Gießhub, wiegen das, was da rausgekommen ist und können entsprechend über die Maschinentechnik die Gießhublänge einstellen. Und Ziel ist es ja, dass Sie 100 Gramm dann haben und dementsprechend stellen Sie dann die Maschinen ein. Die Gewichtseinstellung ist natürlich nur mit einer endlichen Genauigkeit möglich. Also in der Norm ist festgelegt, dass das Durchschnittsgewicht einer Charge mindestens dem aufgedruckten Gewicht entsprechen muss. Das heißt also, wenn wir eine Charge herstellen, dann wiegt natürlich nicht jede Tafel gleich viel. Das lässt sich so exakt nicht steuern. Aber der Durchschnitt aller Tafeln, und das wird über die Produktionscharge in regelmäßigen vorgeschriebenen Abständen kontrolliert, gewogen und auch dokumentiert und wird auf dem Eichamt nachgeprüft jedes Jahr, dieser Durchschnitt muss 100,0 sein, mindestens. Und es wird auch immer grundsätzlich eingehalten. Andere Chargen sind nicht verkaufsfähig und dürfen auch nicht verkauft werden und werden auch natürlich nicht verkauft. Es gibt dann gewisse Schwankungsbreiten. Man wird also sicher mal eine Tafel finden, die 101 wiegt. Dafür gibt es vielleicht auch mal eine, die 99 hat. Da gibt es Grenzen, die sind festgelegt. Und da gibt es dann auch genau definierte Werte, wie viel Prozent der Tafeln unterhalb einer gewissen Grenze liegen dürfen. Und es gibt aber auch eine Untergrenze, unter der gar keine Tafel mehr sein darf. Dass man eine ganz normale, massive Tafelschokolade herstellt, indem man sie flüssig in Formen gießt, kann man sich ja vielleicht noch denken. Jetzt ist aber auch die Frage, wie stellt man denn gefüllte Schokoladentafeln her? Also eine gefüllte Tafel, nehmen wir eine Joghurt zum Beispiel. Es läuft in drei Schritten ab. Sie haben zum einen die Hülsenbildung, die Füllung und die Deckelung dann. So, in der ersten Phase füllen Sie wie bei einer massiven die komplette Form mit Schokolade. So, jetzt wollen Sie eine Hülse haben, was machen Sie? Die Anlage wendet die Form. Das heißt, ein großer Teil der Schokolade fließt aus. Und es bleibt nur ein Teil an der Wandung dieser Negativform hängen. Das können Sie über Rüttelung und Zeit einstellen, welche Menge rausgeht und wie dick dann die Wandstärke dieser Hülse ist. So, diese Form drehen Sie dann zurück, die wird gekühlt, härtet aus. In diese Schale oder Hülse gießen Sie dann die entsprechende Füllung rein. Damit ist die zweite Komponente da, da fahren Sie wieder in die Kühlung rein, es härtet aus und am Schluss gießen Sie nochmal den Deckel drauf, das heißt die Restschokolade, rütteln dies, streifen es ab, stellen das Endgewicht ein und kühlen das Produkt aus. Also diese Standardproduktherstellung, die der Herr Steimer gerade beschrieben hat, wird bei uns im Hause eingesetzt. Dieses Frozen-Korn-Verfahren, bei dem man mit dem sehr kalten Stempel, der hat dann minus 20, minus 25 Grad, die Schokolade eine Hülse verteilt und die Hülse stempelt. Das wird in der Pralinenherstellung häufig eingesetzt. Es gibt auch noch andere Verfahren, bei denen man glatte Füllungen gemeinsam mit Schokolade über konzentrische Düsen vergießen kann. Das heißt dann One-Shot, da kann ich eine Füllung und eine Schokolade gleichzeitig vergießen. Allerdings habe ich den Nachteil, ich kann dann eben keine Stücke in der Füllung drin haben, also zum Beispiel keine Crispies. Es gibt auch andere Verfahren, Artikel herzustellen. Man kann Artikel auch überziehen, das kennen Sie aus dem Regelbereich, oder Schokolade in eine Form gießen, ein Gegenstück draufklappen, wie zum Beispiel bei dem Osterhasen, und die Form dann unter Kühlung schleudern, dann haben Sie die ganzen Hohlfiguren. Und so gibt es für jeden Schokoladenartikel ein angepasstes Herstellungsverfahren. Es gibt also kein Königsverfahren, dass man sagt, na, das eine ist das Bessere und das andere ist das Schlechtere, sondern es gibt für jeden Artikel ein geeignetes Verfahren und das muss halt jede Firma mit der eigenen Maschinenausstattung für sich ermitteln und suchen. Für die Sicherheit der Schokoladenesser ist übrigens auch gesorgt. Es gibt nämlich bei der Abfüllung einen Metalldetektor, wo die Schokolade durchläuft. Das hat zwei Gründe. Zum einen könnten ja in den Rohstoffen schon Verunreinigungen drin sein. Zum anderen könnte es sein, dass in der Produktion Metallteile in die Schokolade geraten, weil ja viele der Behälter und Rühreinrichtungen aus Metall sind. Und um da ganz sicher zu gehen, wird eben die Schokolade auf Metallteile untersucht. Was uns dann zum Thema Produktion noch interessiert hat, war, wo eigentlich die Maschinen herkommen. Die Produktion ist ja zum großen Teil automatisiert. Es gibt viele große Maschinen und Steuerungseinrichtungen. Und da war die Frage, wer macht diese eigentlich? Es gibt Firmen, die haben sich auf Süßwarenmaschinen spezialisiert. Und mitunter nimmt Ritter auch bei spezifischen Punkten Einfluss auf die Entwicklung oder die Auslegung von Maschinen. Wir bauen aber keine Maschinen selber. Staring at the ceiling, the stars above the radar range. A song from a station wagon laying foundations on the shadows of overpassing planes. Well, I'm feeling good. 7 o'clock, we're gonna drive across the county line and find Saturday night like an orphan child that the good days left behind. Well, I'm not sure we can stay. Going down, and it's another day. Me and my friends sitting in the park, drinking beer underneath the trees. Lying on your backs, the sun goes down. You know it's perfect because you gotta leave on a Saturday. Jukebox and you on my arm, heaven and earth are pretty much the same, and I'm not sure that we can make it stay. The sun's going down and it's the end of the day. Nachdem wir die Produktion jetzt einmal durchlaufen haben, erklärt uns Herr Dr. Rose, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Prozess durchgeführt werden. Also wir fangen zunächst beim Rohstoff an. Wir haben Spezifikationen, die unsere Lieferanten unterschrieben haben und die sie einzuhalten haben. Die legen die Qualitäten der eingekauften Rohstoffe fest, sowohl die geschmacklichen Qualitäten als auch die Herkunft, also vielleicht Zusammensetzung, Verarbeitungsqualitäten, je nachdem, was wir dort spezifizieren. Und all diese Rohstoffe, die wir verarbeiten, werden grundsätzlich erstmal geschmacklich kontrolliert, bevor sie verarbeitet werden. Wir kontrollieren dann natürlich weiterhin auf kritische Parameter. Zum Beispiel untersuchen wir die Nüsse auf Schadstoffe oder wir gucken bestimmte technologische Parameter an, die für uns ganz wesentlich sind. Und nach diesen gründlichen Eingangskontrollen werden die Rohwaren freigegeben und verarbeitet. Während der Produktion gibt es dann an verschiedenen Stellen Zwischenkontrollen, um die Korrektheit des abgelaufenen Produktionsschrittes zu überprüfen. So gibt es oben im Walzensaal die Feinheitskontrolle, um eben die Feinheit beim Walzen zu messen. Im Kronschensaal messen wir. Das geht dann weiter in den Eintafelanlagen, ist das Temperieren ein sehr kritischer Schritt. Da gibt es dann auch entsprechende Kontrollen, sowohl vom Labor als auch an der Linie. Und natürlich wird auch das Endprodukt nochmal Kontrollen unterworfen, bevor es bei uns aus dem Haus geht, um sicherzustellen, dass wirklich die gesamte Ware einwandfrei ist. Hier geht es ja um ein Produkt, das nicht nur unbedenklich zu verzehren sein soll, sondern eben auch möglichst gut schmecken. Und das heißt, man misst hier die Qualität nicht nur über maschinelle Verfahren, sondern es wird auch wirklich noch probiert. Es ist beides wichtig. Es sind einerseits die instrumentellen Kontrollen wichtig mit Analysengeräten, aber es ist auch die sensorische Kontrolle wichtig. Denn am Schluss muss das Produkt schmecken. Und es gibt auch Abweichungen und Fehler, die ich analytisch nur mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht feststellen kann, die aber sensorisch ganz klar erkennbar sind. Gäbe es denn eine Möglichkeit, maschinell auf guten Geschmack zu prüfen? Also einen perfekten Geschmackstester, der alles testet, gibt es nicht. Es gibt die sogenannten elektronischen Nasen, die sind heute sehr weit entwickelt. Mit deren Hilfe kann ich sicher Aromaprofile von Produkten und bestimmte Dinge abgreifen und messen. Das ist in unserem Prozess aber nicht notwendig, das zu tun. Wichtig ist es für uns, die einzelnen Rohstoffe vom Mensch verkosten zu lassen, also von geschulten Prüfern. Und das funktioniert recht gut und ist sehr effizient. Denn wenn ich eine Kakaomasse habe, dann kann ich die Geschmacksqualität, rauchig zum Beispiel, eben nicht mit einer elektronischen Nase feststellen. Oder den Säuregehalt kann ich auch nicht mit einer elektronischen Nase feststellen. Den könnte ich jetzt mit dem pH-Meter wieder messen. Aber bis ich diese Daten dann alle zusammengetragen habe von den verschiedenen Analysenmethoden, da bin ich schneller und sicherer mit einer menschlichen Verkostung. Und das Gesamtbild ist auch letztendlich entscheidend, denn ein gutes Produkt zeichnet sich durch eine innere Harmonie aus. Dass zum Beispiel in der Milchschokolade die Kakaonote im richtigen Verhältnis zur Milchnote und zur Süße steht, dass die Bitterkeit eben nur ganz, ganz dezent da ist und all diese Dinge. Und diese Ausgewogenheit festzustellen, das ist eine ganz klar menschliche Aufgabe. Wir haben natürlich gleich gefragt, wo man sich denn als Verkoster bewerben kann und wie man bei so einer Verkostung vorgeht. Das wird individuell verschieden gehandhabt. In unseren Sensorik-Panels bieten wir Wasser zwischendrin an zum Zwischenspülen. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, nee, wir spülen nichts zwischen, wir essen lieber nur 2 Stück Schokolade und dann machen wir selber eine Pause und kommen danach wieder und prüfen weiter. Das ist individuell verschieden. Aber es ist sicher wichtig, dass man zwischen den einzelnen Prüfungen Zeit hat, die Sinne wieder zu regenerieren. Und ob das dann schmeckt, was man da probiert, hängt maßgeblich von 2 Einflussgrößen ab. Also alleine aus guten Zutaten kann man auch keine gute Schokolade machen. Man kann aber auch aus schlechten Zutaten mit dem guten Prozess auch keine gute Schokolade machen. Es muss beides zusammenkommen. Optimale Rohstoffe, die richtige Rezeptur und dann auch die optimalen Prozessbedingungen. Als nächstes haben wir über den Bereich Entwicklung gesprochen. Wir wollten wissen, wie neue Schokoladensorten entstehen. Herr Dr. Rose, der ja Leiter der Forschung und Entwicklung ist, konnte uns auch dazu einiges sagen. Produktentwicklung heißt bei uns, wir entwickeln zunächst mal die Prototypen und legen damit den Geschmack fest. Wir tragen die Verantwortung auch für die Umsetzung. Die machen wir aber nicht alleine. Wir brauchen für die Umsetzung ganz dringend die Produktion und natürlich auch ganz dringend die Kollegen von der Technik. Denn ohne Maschinen und ohne Mitarbeiter in der Produktion können wir keine Produktionsversuche fahren. Wir brauchen unser Engineering, das uns dann sagt, okay, also da ziehen wir die Leitung dorthin und da stellen wir noch einen Behälter auf oder da suchen wir noch einen bestimmten Förderer und eine bestimmte Pumpe. Das sind dann die Aufgaben, die die Techniker für uns übernehmen und mit denen machen wir dann auch gemeinsam die Versuche. Und von daher ist es immer ein Teamwork zwischen den Bereichen Technik, Produktion und Entwicklung, so ein Produkt dann zur technischen Umsetzungsreife zu führen. Und schlussendlich gibt es dann eben irgendwann die Erstproduktion und die Übergabe und dann geht das Produkt an die Verantwortung der Produktion über, die es dann eben im Routinebetrieb mit Top-Qualität jeden Tag produziert und herstellt. Auch wenn man das manchmal in der Fernsehwerbung sieht, wir haben uns sagen lassen, es gibt in der Produktion keine glücklichen Köche mehr, die mit dem Kochlöffel dastehen und in der Schokolade rühren. In der Entwicklung gibt es das aber sehr wohl. Das ist richtig, das haben wir in der Entwicklung. Dort haben wir Konditormeister und Süßwaren, Fachkräfte und Spezialisten, die dann tatsächlich in der Schokolade mit dem Kochlöffel rühren und die ganzen neuen Sorten als Prototypen von Hand erzeugen. All diese Prozesse, die Sie in der Fabrik gesehen haben, die wir dort maschinell machen, können wir in gleicher Weise auch von Hand machen. Ich kann also auch von Hand Schokolade in Formen gießen, ich kann sie rütteln, ich kann sie umdrehen, ich kann Hülsen schleudern von Hand, Füllungen eingießen, all das kann ich auch von Hand. Und so entwickeln wir dann eben verschiedenste Geschmacksvarianten, die wir dann intern erstmal vortesten, mit unseren Marketingkollegen abstimmen, bewerten und dort dann die besten Varianten unseren Endverbrauchern vorsetzen und die befragen. Von den Prototypen werden pro Jahr einige 100 hergestellt, von denen gelangen aber natürlich bei weitem nicht alle in den Verbrauchertest oder in die großindustrielle Umsetzung. Das ist dann nämlich der nächste Schritt. Man muss ja die Schokolade nicht nur von Hand kochen können, sondern auch in Massenproduktion herstellen. Es gibt Sorten, bei denen ist es kein wirkliches Problem. Es gibt aber auch Sorten, bei denen ist es sehr schwierig. Und das ist dann eben auch die harte Arbeit im Entwicklungsprozess. Denn die neue Idee zu haben, ist sicher wichtig. Das ist aber nur ein ganz klitzekleiner Teil. Der größte Teil in der Entwicklung ist Arbeit. Und wie hat einer mal so schön gesagt, bei den grandiosen Ideen ist 1% Inspiration und 99% Transpiration, sprich richtig Arbeit. Und diese Arbeit stecken wir eben dann auch rein in diese technische Umsetzungsphase. Dort werden dann gemeinsam mit Technik und Produktion eben verschiedene Versuche gemacht, im Kleinen, im Großen, auf Anlagen, bei Maschinenlieferanten, um bestimmte Zusatzaggregate zu testen, mit deren Hilfe wir dann tatsächlich eine Schokolade auch großtechnisch zu fertigen in der Lage sind. Die Dinge sind immer dann schwierig, wenn man sie noch nie gemacht hat. Unser erster Keks mit der Kekstafel war sehr schwierig. Das war schon entwicklungstechnisch überhaupt schwierig, das Produkt so hinzukriegen, dass es überhaupt entwickelbar war. Und als wir es dann entwickelt hatten, hat sich die Übertragung auf die Großanlage als äußerst schwierig hergestellt, weil das Produkt ständige Risse bekommen hat und so kann man kein Produkt verkaufen. Schließlich wussten wir, wie wir es machen. Auf der Großanlage, dann war die Frage, wie kriegen wir jetzt den Keks technisch rein, machen wir es von Hand, machen wir es per Einleger. Und bis es dann alles technisch automatisiert war, war auch nochmal riesig viel Arbeit reinzustecken. Heute können wir sagen, wir haben die Lage im Griff. Heute ist es im Wissen, wie es geht, relativ einfach. Im Nachhinein zu sagen, naja, so geht's, ist immer einfach. Man ist im Nachhinein immer schlauer als vorher. Und so ist es bei anderen Fragen genauso. Wenn man weiß, wie man große Nüsse gleichmäßig in Schokolade verteilt, dann ist es einfach. Wenn man es nicht weiß, muss man Hirnschmalz reinstecken und viel tüfteln und knobeln. Der Entwicklungsaufwand für die Umsetzung liegt, sagen wir, zwischen einem halben und eineinhalb Jahren in der Regel. Das hängt davon ab, wie viel technisches Equipment wir schon haben und nutzen können, wie viel wir neu installieren müssen. Da hängen dann auch Lieferzeiten zum Beispiel von Behältern und Maschinen da dran oder von bestimmten Zusatzaggregaten, die wir brauchen. Das kann man nie so ganz sicher festlegen. Das ergibt sich bei jedem Projekt individuell. Es steckt also eine ganze Menge Aufwand in der Entwicklung einer neuen Schokoladensorte. Ganz am Anfang der Entwicklung steht die Idee. Wie kommt Rittersport denn zu Vorschlägen für neue Sorten? Da gibt es zum einen die interne Ideenfindung. Also wir haben eine Marktforschungsabteilung, die auch gute Ideen hat. Wir haben auch Marketingmitarbeiter und Kollegen, die gute Ideen haben. Auch wir in der Entwicklung haben gute Ideen. Und wenn wir neue Ideen suchen, dann setzen wir uns gemeinsam zusammen, machen Brainstormings und überlegen, was wir denn alles so tun könnten. Wir lassen uns inspirieren von neuen Rohstoffen, die unsere Lieferanten uns bringen. Wir gucken uns andere Produktgruppen an oder wir überlegen, was würde uns denn ganz persönlich auch schmecken? Was fehlt uns denn? Was würden wir uns wünschen? Zum anderen bindet man aber auch den Kunden bei der Entwicklung mit ein. Der zweite Punkt ist der, dass wir natürlich in der Entwicklung unsere Produkte auch den Kunden vorstellen. Denn schlussendlich ist das Tun unserer Arbeit dafür da, dem Kunden Freude zu machen, sprich dem Kunden ein Produkt anzubieten, das ihm auch richtig gut schmeckt. Schokolade ist Genuss. Und deswegen nehmen wir unsere Entwicklungsprodukte, setzen sie dem Kunden vor und fragen dann die jeweilige Zielgruppe. Und das können eben Erwachsene, das können Kinder sein, beliebige Gruppen von Menschen, die uns dann Antwort geben. Und aus diesen Antworten heraus entnehmen wir eben die Vorlieben oder die Ablehnungen oder Abneigungen unserer Kunden und passen dann unsere Produkte in der Entwicklung entsprechend optimal auf die Kundenwünsche an. In die Kundenvorstellung gelangen dann etwa 30 bis 50 Sorten. Da Rittersport eine sehr breit gestreute Zielgruppe hat, werden die Produkte vielen verschiedenen Gruppen vorgestellt. Schwerpunktmäßig wird die Tafelschokolade nicht von Jugendlichen gekauft, sondern eher von, ich sag mal, etwas älteren Menschen. Wir testen aber unsere Schokolade dann in einer bestimmten Altersgruppe und das machen wir über die Marktforschungsinstitute. Unsere Marktforschungsabteilung arbeitet mit Marktforschungsinstituten zusammen, die dann die Feldarbeit für uns übernehmen. Feldarbeit heißt, in bestimmten Städten werden Menschen nach einem bestimmten Alters- und Geschlechtsprofil rekrutiert, werden gebeten, unsere Produkte zu verkosten, verkosten sie, geben dann ihre Antworten auf Fragebögen ab und diese ganze Auswertung übernimmt auch dann eben das Marktforschungsinstitut und unsere MAFO. Und diese Ergebnisse bekommen wir dann wieder und aufgrund dieser Ergebnisse schließen wir dann eben, entweder das Produkt ist gut oder es ist schlecht oder es ist entwicklungsbedürftig, dass wir es nochmal optimieren, bevor wir es dann wieder in den Test geben und dann am Schluss die Entscheidung treffen, einführen oder nicht einführen. Die Kunden können von der Marktforschung in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Da gibt es bei den Kunden unterschiedliche Vorlieben. Es gibt Kunden, die bevorzugen lieber eine flache Schokolade, die man dann eben lutscht. Die sagen, bezeichnen wir als Lutscherkunden. Und es gibt die Beißerkunden, das sind die, die eben was Kräftigeres gerne haben, die dann eine Rittersporttafel essen. Aber auch bei uns kann man gut die Tafel lutschen. Man beißt sie einfach mal in ein paar kleine Stücke und die kann man dann gut auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist auch gar kein Problem. Und wie jedes Produkt unterliegt natürlich auch die Schokolade gewissen Modeerscheinungen. Das sind so kurzfristige Geschmackswellen. So war Mitte der 90er ja das Thema Krokant ganz in. Jeder machte Krokant. Inzwischen hat es sich wieder beruhigt. Solche Dinge gibt es. Es gibt aber auch längerfristige Trends dann. Zum Beispiel dieser Bittertrend, der begann vor einigen Jahren, wuchs ziemlich stark an, ist jetzt, wie das bei jedem Trend so ist, wieder etwas abgeebbt. Aber im Endeffekt wird in Zukunft die Bitterschokolade auf einem höheren Niveau verkauft werden, als es vor 10 Jahren der Fall war. Das heißt, viele Leute haben diesem Trend folgend eben dieses Produkt mal probiert und ein Teil hat für sich was Neues entdeckt, das er jetzt auch in Zukunft kauft, sodass die Bitterschokolade in Zukunft eine größere Bedeutung hat als vor diesem Trend. Und so gibt es verschiedene Trends. Es war jetzt der Trend in den letzten Jahren auch zu scharfen Produkten. Diese exotischen Sorten wie Chili und ähnliches sind da. Auch die werden sicherlich mit einer gewissen Marktbedeutung übrig bleiben sozusagen. Die große Welle ist aber sicher auch wieder ein bisschen am Abebben. Es gibt im Gesamtschokoladenbereich schon auch Trends, wenn man so in diese ganzen Nischen reinschaut. Es gibt viele kleine Hersteller, die in den letzten Jahren gewachsen sind, Manufakturbasis, kleine Konditoreien, die mit sehr, sehr viel exotischen Geschmacksrichtungen aufwarten und sich im Premium- bis Super-Premium-Bereich tummeln. Und dort ist viel gewachsen, also dieses Anwachsen des Super-Premium-Bereichs ist sicher ein Trend. Dass die Leute sagen, wenn wir schon uns was kaufen, dann zahlen wir praktisch jeden Preis und kaufen jede Geschmacksrichtung, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gut zur Schokolade passt, aber wir riskieren da alles. Das ist sicher ein Trend. So, ich hoffe, diese Episode von Omega Tau hat euch nicht nur Lust auf Schokolade gemacht, sondern hat euch auch insgesamt interessiert und gefallen. Vielen Dank nochmal an Herrn Steimer und Herrn Dr. Rose für die vielen interessanten Informationen und an Frau Fix für die Organisation. Die Musik kam heute wieder vom PodSafe Music Network. Ich habe danach Liedern zum Thema Schokolade gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Und deswegen gibt es 2 Lieder vom Namensvetter unserer Schokoladenfabrik von Josh Ritter. Vorhin kam Me and Jigs und jetzt hören wir noch Kathleen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. All the other girls here are stars, you are the northern lights. They try to shine in through your curtain, you're too close and too bright. They try and they try, but everything that they do is the ghost of a trace of a pale imitation of you. I'll be the one to drive you back home, Kathleen. This party was made with the night air and the chance that a smile. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Felder. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es her habt, also omegataupodcast.net, und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt es unter creativecommons.org. Musik ist aus dem PodSafe Music Network unter music.podshow.com und weitere Informationen zum Podcast gibt's unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören. Back into your room, and I'll coast down the length of your drive by the light of the moon. And the next time we meet, It's a new kind of hell. Oh, both our hearts have a secret.